böses Kind, du loses Mädchen, ach, wenn erlang ich meinen Zweck, tu mir den Kaffee weg. Herr Vater, sei doch nicht so scharf, wenn ich des Tages nicht dreimal mein Schälchen Kaffee trinken darf, so werd ich ja zu meiner Qual wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.